Der Teufel ist hier, er verwüstet die Schenke, zertrümmert die Tische und Bänke, tritt alle Türen ein, schlägt alles groß und klein, blindwütig in seinem Hass. Der Wein ist vergossen, klein holzt das Fass, der Krug ausgeflossen, der Fußboden nass. Die Angst um sein Leben lässt jagen, erbeben, er stottert totenblass. Lasst uns den Kontrakt verlängern, ich bin, wo ich geh und steh. Fleißig alle Mädchen schwängern, die ich seh. Will meiner Frau die Mitgift stehlen, treibe sie zur Arbeit an und mit Stänkern und Krakeelen in den Wahn. Muss Papier auftreiben, den Vertrag neu schreiben, aber vorher noch ein Schnäpschen für den hohlen Zahn. Teufel, dir Leben und Seele zu schulden ist hart, doch du wirst dich gedulden. Jedenfalls kann man mit dir besser reden als mit manchem Herrn von der Bank. Der Wein schmeckt nach Schwefel, macht mich nur krank. Pfui, so ein Frevel, verdorbener Trank. Jetzt fährt unter Donnergetöse der Böse zum Schlot raus mit Gestank. Ich tu meine Pflicht und schwöre Satan dir und deiner Brut, dass ich von nun an dir gehöre und mit Blut. Unterschreib ich, denn ich leide ohnehin schon ganz egal, ob ich Christ bin oder Heide, Höllenqual. Jetzt dreh ich das Blatt um, nur noch Ort und Datum. Manu mea propria im Kruge Rosenthal. Stockholm im November, Manu mea propria im Kruge Rosenthal.